Nun, Dr. Nagai, wie fühlen Sie sich? Oh, danke. Das geht. Sagen Sie, Dr. Tomonaga, wie spät ist es? Kurz nach 16 Uhr. Sie haben lange geschlafen, Dr. Nagai. Und welches Datum haben wir heute? Es ist der 27. April 1951. Ist die Post schon gekommen? Nein, noch nicht. Ruhen Sie inzwischen noch ein wenig, ich werde Sie wecken, wenn... Nein. Geben Sie mir doch bitte mein Schreibzeug herüber. Tja, aber Professor Katsuura hat mir ausdrücklich aufgetragen... Ja, ich weiß, Dr. Tomonaga. Professor Naga ist sehr krank, kränker als er zugeben will, also Schonung, Schonung und noch einmal Schonung. Und Sie, Dr. Tomonaga, sind mir dafür verantwortlich, vor allem, dass er nicht zu viel schreibt. Ist das nicht so, Tomonaga? Dr. Nagai, Sie waren mein Lehrer am Röntgeninstitut, ehe die Bombe kam. Ich habe Sie als Wissenschaftler hochgeachtet. Heute aber bewundere ich Sie auch als Mensch. Und ich muss bekennen, dass ich als Arzt es nur mit Staunen fasse, wie Sie trotz Ihrer schweren Krankheit und Ihres Zustandes immer noch so viel Energie aufbringen. 14 Bücher haben Sie in den 6 Jahren seit diesem grausigen 9. August 1945 geschrieben. Bücher, die alle geschrieben werden mussten. Ich bin der einzige Arzt und Physiker, der die Atomexplosion aus nächster Nähe erlebt und überlebt hat. Der einzige, der wissenschaftlich exakt über die Wirkung der Bombe auf den menschlichen Körper und über diese heimtückische Strahlenkrankheit berichten kann, die ich am eigenen Leibe zu studieren den Vorzug habe. Ein Vorzug, der Sie das Leben kosten kann, Dr. Nagai. Er wird mich das Leben kosten, ich weiß es. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass ich die Zeit, die mir noch bleibt, nach besten Kräften nütze. So. Und nun geben Sie mir bitte mein Schreibzeug. Hier bitte, Herr Professor. Danke. Nur ich möchte Sie darum bitten, entlassen Sie mich aus meiner Verantwortung als Ihr behandelnder Arzt. Sonst wird mir Professor Katsuura die bittersten Vorwürfe machen, dass ich unverantwortlich geduldet habe, dass Sie... Die Verantwortung für meine Gesundheit und für mein Leben liegt allein bei mir, Tomonaga. Und ich habe sie von dem Augenblick an selbst übernommen, als ich mich entschließen musste, Röntgenologe zu werden. Sie mussten? Nun, was ich musste, war der Verzicht auf die Tätigkeit eines praktischen Arztes. Ich hatte mir während meines Medizinstudiums ein Ohrenleiden zugezogen und es blieb ein Gehörfehler zurück. Deshalb habe ich die Fachrichtung Röntgenologie gewählt und damals, 1934, war das nicht gerade eine verlockende Laufbahn für einen jungen Arzt in Japan. Damals war doch Professor Yamamoto noch Chef. Ja, ein prächtiger Mensch und ein vorzüglicher Lehrer. Wer mich damals einführte, ich höre es noch, als sei es erst gestern gewesen. Ja, und wie wir hier arbeiten müssen, das haben Sie mit eigenen Augen gesehen, Dr. Nagai. Wir sind nicht sehr angesehen bei den Kollegen von der praktischen Medizin. Aber die Verwendung der Röntgenstrahlen ist doch ein großer Fortschritt für die Erkennung und Heilung von Krankheit. Fortschritt hin, Fortschritt her. Die Herren Praktiker geben uns wenig Gelegenheit, von diesem Fortschritt Gebrauch zu machen. Erst wenn Sie gar nicht mehr weiter wissen, dann dürfen auch wir einmal etwas tun. Und in der Strahlenbehandlung, da ist es noch schlimmer. Haben Sie denn keine Erfolge damit? Wie soll man Erfolg haben, wenn man keine heilbaren Fälle bekommt? Nur die Kranken, bei denen man sich gar keinen Rat mehr weiß, an denen dürfen wir die Strahlenbehandlung versuchen. Aber Erfolge? Nein, Kollege Nagai, das schlagen Sie sich aus dem Kopf. Das soll mich nicht abhalten, trotzdem Röntgenologe zu werden, Herr Professor. Das freut mich. Doch ich bin noch nicht am Ende. Sie sollen noch Ihre Vorbilder kennenlernen. Kommen Sie bitte. Wie eine Ahnengalerie. Tja, die Ahnengalerie der Strahlenforschung. Hier der Entdecker der Röntgenstrahlen, Konrad Wilhelm Röntgen. Hier gleich daneben Marie Curie. Sie hat das Radium entdeckt und seine Strahlung erforscht. Sie ist vor ein paar Monaten gestorben. An Anämie. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen... Ich weiß, krankhafte Verminderung der roten Blutkörperchen. Eine Folge der Strahlung, der sie immer ausgesetzt war. An ihr ist auch Professor Schönfeld gestorben. Und hier Dr. Holzknecht, ein deutscher Röntgenarzt, der die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin sehr gefördert hat. Er ist 1931 gestorben. Strahlenkrebs. Ich bin mir bewusst, Herr Professor, dass es weder ungefährlich noch sehr einträglich ist, sich diesem neuen Gebiet der Medizin zu widmen. Vielleicht verstehen Sie mich besser, wenn ich Ihnen sage, dass ich mich zum christlichen Glauben bekenne. Und ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Lehre ist es, seinen Mitmenschen zu dienen, auch wenn damit kein äußerer Erfolg verbunden ist. Und so bitte ich Sie noch einmal, als Sie Assistent am Röntgeninstitut der Universität Nagasaki arbeiten zu dürfen. Ich danke Ihnen, Kollege Nagai. Gehen Sie an die Arbeit.